Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 892 an Schiller. Mögen Sie wohl beiliegende Austeilung nochmals beherzigen und nach gegenwärtigen Umständen revidieren, da Schall abgeht und Zimmermann Oels und Brand antreten. Ob der letzte bis dahin brauchbar sein wird, ist eine Frage. Einen Bauerbräutigam sollte er immer vorstellen lernen. Wie ist der Spaziergang durch Europa bekommen? Den 8. März 1803. Geh!